sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Februar 2020 beginnen wir mit Thüringen unter Zusammenarbeit von CDU, FDP und AfD. Dann kommen wir zu den Repressionen nach dem G20 in Hamburg und Großprozessen gegen Linke, die im Februar beginnen. Danach schauen wir zu Vereinen und der Aberkennung von Gemeinnützigkeit, betrachten den Green Deal und woher er kommt, ehe wir mit einer Buchvorstellung über die Geschichte der Antideutschen enden. Wir müssen zugeben, dass in der aktuellen Analyse und Kritik viele Artikel stehen, die wir interessant finden und hoffentlich für euch auch hörenswert sind. Die Sendung beginnen wir aber mit einem Artikel vom Rechten Rand, dem Magazin von und für Antifaschistin, das seit 1989 alle 2 Monate erscheint. Dieser Artikel ist nur online und kommentiert die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten in Thüringen am 5. Februar mit Stimmen der CDU und AfD. Der Artikel heißt Keine Blumen, Anstand AD. Er wäre gern Landesministerpräsident in Thüringen geblieben. Der erste Ministerpräsident in einem Bundesland von Gnaden der CDU und AfD wollte nicht gehen. Nach noch nicht einmal 24 Stunden musste Thomas Kemmerich, FDP, dann doch seinen Rücktritt ankündigen. Zu der Entscheidung führten der politische Druck aus den Bundesvorständen von CDU und FDP, die mediale Kommentierung und der zivilgesellschaftliche Protest. Bundesweit haben am Mittwochabend mehrere tausend Menschen gegen die Wahl des FDP-Landespolitikers zum neuen Landesministerpräsidenten demonstriert. Allein in Thüringen gingen am Tag der Wahl mehr als 3000 Personen gegen die Zusammenarbeit mit der AfD auf die Straße. Ohne diese Reaktion dürfte Kemmerich nicht eingelenkt haben. Die ersten Statements am Mittwoch nach der Wahl legen diese Einschätzung ebenso nahe wie die ersten Statements nach seiner Rücktrittsansage. Seine Annahme der Wahl sei kein Fehler gewesen, erklärte er und betonte, die FDP kämpfe in Thüringen weiterhin für einen Politikwechsel und gegen die Extreme von rechts und links. Eine kurze Positionierung, die das große Dilemma des vermeintlichen Kandidaten der Mitte offenbart. Ein Dilemma der gesamten Mitte, die noch immer nicht die Dimension der konstruktiv-destruktiven Strategie der AfD um den Thüringer Landtagsfraktionsvorsitzenden Björn Höcke realisiert. Diese Strategie, von der der neue rechte Publizist Götz Kubitschek schwärmt, gefährdet die Demokratie. Doch was viele PolitikerInnen und PolitologInnen, zivilgesellschaftliche Projekte und antifaschistische Initiativen bundesweit sehen, sieht die FDP und CDU in Thüringen nicht. Schlimmer noch, sie sieht weiterhin einen alten Feind ganz neu, die Linke bzw. das, was sie als links wahrnehmen. Bis weit in die Nacht zum Freitag musste dann auch erst die CDU im Erfurter Landtag beraten. Am Schluss stand die Entscheidung, dass Kemmerich die Vertrauensfragen stellen soll, um eine Neuwahl des Ministerpräsidenten zu ermöglichen. Keine 24 Stunden im Amt, doch die Amtsannahme wird über Jahre nachhallen. Mit ihrem Wahlverhalten hat die Koalition von CDU und FDP gegen den sich zur Wiederwahl stellenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow das Wahlziel der AfD erreicht, Rot-Rot-Grün abzuwählen. Wenn vielleicht auch nur für wenige Tage. Die vermeintlichen Parteien der Mitte in dem Ostbundesland haben Höckes Wunsch erfüllt, der offensichtlich auch ihr Wunsch war. Dammbruch ist nach dem dritten Wahlgang, in dem Kemmerich mit einer Stimme mehr im Erfurter Landtag gegen Ramelow gewann, das Wort in fast allen Kommentaren. Ihre Verfasserinnen geben sich überrascht. Doch diese Überraschung über die aktuelle Entwicklung überdeckt den geschichtlichen Hintergrund. Zwar wird darauf verwiesen, dass in Thüringen 1930 die NSDAP erstmals an einer Regierung beteiligt war, aber schon 2014 stand nicht bloß die AfD gegen die erste rot-rot-grüne Regierung auf der Straße, im Hass vereint und mit der Linken als gemeinsames Feindbild. Erst später prägte der AfD-Bundessprecher und Europaabgeordnete Jörg Meuthen mit dem links-rot-grün verseuchten 68er Deutschland ihren Kampfbegriff. Dieses Feindbild klang in den vergangenen Monaten auch bei BundespolitikerInnen von CDU und FDP an, wenn sie zur Distanz zur AfD mahnten und gleichzeitig vor links warnten. Ein Mantra der selbsternannten Mitte, das in Thüringen FDP und CDU eben mit dazu bewegte, sich lieber von Rechtsradikalen wählen zu lassen, als noch einmal eine rot-rot-grüne Alternative zu ertragen. Der Wille der WählerInnen wird da unwichtig, denn der hätte alleine schon geboten, dass eine Partei, die mit knapp 5% in den Landtag zieht, überhaupt gar keinen Ministerpräsidentenkandidaten aufstellt. Anstand AD. In den ersten Reaktionen gaben sich CDU und FDP in Erfurt über die Wahl des Ministerpräsidenten noch überrascht. Ein Kandidat der Mitte sei aufgestellt und, Überraschung, mit Stimmen der AfD gewählt worden. Binnen weniger Stunden jedoch war offenbar, dass sie solch ein Szenario durchspielten und auch gerne durchgezogen hätten. Denn wenn hier ernsthaft eine unerwünschte Koalition zum nicht gewollten Wahlergebnis geführt haben sollte, dann hätte diese Koalition sogleich aufgelöst werden können. Bei der Frage zur Annahme der Wahl hätte Kemmerich einfach nur Nein sagen müssen. Hat er aber nicht. Mit Rückendeckung des FDP-Bundesvorsitzenden hatte er kandidiert. Christian Lindner sprang ihm zunächst auch bei und erklärte, Freiheit und Weltoffenheit jenseits von AfD und Linkspartei sind unser Wählerauftrag. Die erneute Gleichsetzung macht deutlich, dass in der Debatte über die Rechtsentwicklung nicht bloß über die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geredet werden muss. Es geht auch um eine Kategorie, die lange nicht ausgesprochen wurde. Antikommunismus oder das, was hier als links versifft und oder 68er geprägt angefeindet wird. Im ZDF-Heute-Journal argumentierte Kemmerich ebenso als vermeintlicher Kandidat der demokratischen Mitte angetreten zu sein, räumte aber ein, dass er mit den AfD-Stimmen rechnen musste. Gerechnet hat aber auch die CDU im Vorfeld. In The European, das Debattenmagazin, spielte der Leiter des wissenschaftlichen Dienstes der CDU-Fraktion, Karl Eckhard Hahn, 3 Tage vor der Wahl genau dieses Szenario durch und präferiert die AfD-Unterstützung. Er selbst kommt aus der deutschen Gildenschaft, aus der kommt auch ein enger Freund Höckes. Doch es muss gar nicht spekuliert werden. In Thüringen haben CDU und FDP mit der angestrebten Akzeptanz die gesellschaftliche Mitte verlassen. Was wäre ohne den gesellschaftlichen Druck passiert? Was wäre geschehen, wenn die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nicht massiv interveniert und FDP-Chef Lindner nicht nun stark insistiert hätte? Die CDU und FDP in Erfurt stören weder, dass Höcke nach einem Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden darf, noch, dass der Flügel vom Bundesamt für Verfassungsschutz als wieder das Grundgesetz eingestuft wird. Sie waren im Osten die ersten Dammbrecher. Sie werden nicht die letzten sein. Einem Ministerpräsidenten von solchen Gnaden ohne Anstand gebühren keine Blumen anstandshalber. Anstands und Haltung gebieten es, ihm die Blumen vor die Füße zu werfen, wie es die Vorsitzende der Linken getan hat. Danke, Susanne Henning-Welzow. Übermorgen, am 15. Februar, gibt es nicht nur Proteste in Dresden gegen den Nazi-Aufmarsch zur Bombardierung Dresdens am 13.02.1945, sondern auch eine Großdemo in Erfurt gegen die Zusammenarbeit von CDU, FDP und AfD. Infos zu den Protesten in Dresden findet ihr unter dresden-nazifrei.com, Infos zu der Großdemo in Erfurt unter unteilbar.org. Vielleicht ein Reisetipp für den Samstag. We'll be right back. Von Thüringen kommen wir nach Hamburg und unserem ersten Artikel aus der Analyse und Kritik vom 21. Januar. Und zwar geht es um Repressionen nach den G20-Protesten in Hamburg 2017. Mitgegangen, mitgefangen. Michel Winkler über das Ronnenberg-Verfahren, in dem es um die Grundfesten des Demonstrationsrechts gehen wird. Die Strafprozesse im Nachgang zum G20-Treffen in Hamburg 2017 gehen in eine neue Runde. Nachdem der Prozess gegen den 19-jährigen Fabio Fauck Platz war, sollen nun 3 Dutzend junge Menschen im sogenannten Ronnenberg-Verfahren auf die Anklagebank. Den Angeklagten wird vorgeworfen, dass alle Beschuldigten durch dieselbe Handlung gemeinschaftlich schweren Landfriedensbruch und versuchte gefährliche Körperverletzung begangen haben. Daneben auch Sachbeschädigung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Besonderheit beim Randenberg-Verfahren ist, dass den Angeklagten keine individuelle Tat zur Last gelegt wird, sondern eine Art Kollektivschuld festgestellt werden soll. Ein Urteil in diesem Fall könnte Folgen für alle Demonstrationen haben und die schiere Masse der Angeklagten machen den Ronnenberg-Prozess schon jetzt zu einem der bedeutsamsten Prozesse gegen Linke in den letzten Jahren. Michel Winkler vom Grundrechtekomitee verfolgt den Prozess von Beginn an und beantwortet die wichtigsten Fragen im AK-Interview. Worum geht es im Ronnenberg-Verfahren? Es sind Strafprozesse im Nachgang zum G20-Treffen in Hamburg 2017, die den sogenannten Rontenberg-Komplex bearbeiten. Rontenberg ist der Name einer Hamburger Straße. Dort war am frühen Morgen des 7. Juli eine Gruppe von rund 200 DemonstrantInnen zu Fuß unterwegs. Mehrere Polizeitrupps verstellten dem Demonstrationszug den Weg. Aus diesem heraus wurden Dinge, etwa 1 Dutzend Steine und Leuchtmunition, in Richtung der Polizei geworfen. Daraufhin griff die Einheit BFB Blumberg die Gruppe von vorne brutal an. Gleichzeitig schoss von hinten ein Wasserwerfer mit Wasser. Die DemonstrantInnen gerieten in Panik. Viele versuchten wegzulaufen. Dabei stiegen einige über ein Geländer, das unter der Last der Personen zusammenbrach. Mehrere Personen zogen sich dabei Knochenbrüche zu. Die Szene dauerte nur wenige Sekunden, bis die Polizei alle nicht geflohenen Personen zu Boden geworfen hatte. In einem vom NDR veröffentlichten Einsatzvideo aus einem der Polizeiwagen lässt sich der Vorgang anschauen. Der Einsatz zählt neben dem Angriff auf die Welcome to Hell-Demo am Abend 2 Tage zuvor zu den brutalsten während des G20-Treffens in Hamburg. Die erwähnten Strafprozesse laufen aber natürlich gegen die namentlich bekannten DemonstrantInnen, nicht etwa gegen die Polizei. Einer der Demonstranten ist Fabio V., dessen Verfahren schon 2017 eröffnet wurde. Er saß mehrere Monate in Untersuchungshaft. Der Prozess wurde damals nicht zu Ende geführt und könnte nun neu beginnen. Dieses Verfahren ist das größte Verfahren gegen Linke seit vielen Jahren. Welche Bedeutung hat der Prozess politisch? Zunächst mal ist es für die Beteiligten aus Staatsanwaltschaft, Sicherheitsbehörden und Politik wichtig, bezüglich des Rondenbar-Komplexes ihr Gesicht zu wahren. Die Situation im Rondenberg zeigt sehr anschaulich, wie brutal die Polizei über die gesamte Gipfeltage agiert hat. Mit diesem Mammutprozess sollen in gewisser Weise auch diese Szenen von Polizeigewalt gerechtfertigt werden. Der Prozess gegen Fabio V. war ein Desaster für Staatsanwaltschaft und Polizeiführung. Die Anklage fiel in sich zusammen. Es wurde überdeutlich, dass eine Art Schauprozess stattfand und dass die Konstrukte der Staatsanwaltschaft nicht durch Fakten belegt werden konnten. Die ganze Brutalität des Einsatzes wurde in die Öffentlichkeit gezerrt. Die nun anstehenden Prozesse mit Verurteilungen abzuschließen, würde der Erzählung, dass die Polizei und die Landespolitik alles richtig gemacht hätten, öffentlich ein Stück mehr Legitimität verleihen. Es wird spannend, wie Staatsanwaltschaft und Polizei die Geschichte des Einsatzes im Gericht erzählen werden. Hört sich nach politischem Strafprozess an. So ist es. Es geht hier um politische Fragen. Nicht zuletzt die Hamburger Regierung hat ja sehr deutlich gemacht, dass sie die Ereignisse um den Gipfel nicht im Sinne von Grundrechten und Demokratie aufarbeiten möchte. Und die politische Stimmung lässt das zu. Es gibt kaum öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Polizeigewalt. Dagegen lässt sich aus der Behauptung, PolizistInnen wären angegriffen worden, jede Menge politisches Kapital schlagen. Vor allem aber ist der Prozess auch aus versammlungsrechtlicher Sicht von Bedeutung. Wenn sich die Staatsanwaltschaft hier mit ihrem mitgegangen, mitgefangen Konstrukt durchsetzt, dann hätte das schlimme Konsequenzen für die Versammlungsfreiheit. Als Demonstrantin könnte ich dann künftig nicht mehr sicher sein, ob ich nicht im Nachhinein für Taten von anderen bestraft werde. Das schreckt potenziell viele Menschen ab, ihre Meinung auf die Straße zu tragen. Damit geht auch ein Stück Demokratie verloren. Das Mitgefangen-Konstrukt, an dem die Staatsanwaltschaft festhält, sagt ja, wenn du dabei warst, bist du schuld, egal was du getan hast. Diese Argumentation geht auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes aus 2017 zurück. In diesem ging es um einen Überfall von Hooligans auf Fans des gegnerischen Vereins. Was bedeutet es, wenn dieses Urteil auf Demonstrationen übertragen wird? Genau, die Staatsanwaltschaft führt hier eine Leitentscheidung des Bundesgerichtshofs vom 24. Mai 2017 an, bei der zwei Hooligans wegen Landfriedensbruchs verurteilt worden waren. Die Angeklagten hatten an einem vorab verabredeten, öffentlich ausgetragenen, gewalttätigen Kampf zweier Fußball-Fangruppen teilgenommen. Obwohl ihnen keine individuell begangenen Gewalttätigkeiten zugeordnet werden konnten und sich einer sogar kurz vorher aus der Gruppe entfernt hatte, urteilte der BGH, allein die psychische Unterstützung der Teilnehmer sei strafbar im Sinne des Paragraphen 125 StGB. Das ostentative Mitmarschieren sei Landfriedensbruch. Was die Staatsanwaltschaft beim Rondenbar-Komplex außen vor lässt, ist die klare Unterscheidung, die der BGH mit Blick auf Demonstrationen im Urteil wörtlich getroffen hat. Wie lautet diese? Der BGH schrieb, alle Teilnehmer der Menschenmenge verfolgten einzig das Ziel, geschlossen Gewalttätigkeiten zu begehen. Dadurch unterscheidet sich dieser Fall, der Drittort-Auseinandersetzung gewalttätiger Fußballfans, von Fällen des Demonstrationsstrafrechts, bei denen aus einer Ansammlung einer Vielzahl von Menschen heraus Gewalttätigkeiten begangen werden, aber nicht alle Personen Gewalt anwenden oder dies unterstützen wollen. Im vorliegenden Fall war die Begehung der Gewalttätigkeiten jedoch das alleinige Ziel aller Beteiligten. Was heißt das? Das zeigt auf, welchen Weg Polizei und Staatsanwaltschaft einzuschlagen gedenken, um zu Schuldsprüchen für die Angeklagten zu gelangen. Es soll herausgestellt werden, es habe sich bei dem Demonstrationszug um eine in Gänze gewalttätige Gruppe gehandelt, die einen einheitlichen Tatplan hatte und dass somit jede Teilnehmerin eventuelle Steinwürfe mit zu verantworten habe. Dazu passt auch, dass sie nun mehrere Großprozesse beginnen, anstatt die einzelnen Beschuldigten auch einzeln zu verhandeln, wie vor 3 Jahren mit Fabio V. Eine Anwendung dieses BGH-Urteils auf den Rondenbar-Komplex würde es ermöglichen, politische Demonstrationen erheblich einzuschüchtern, durch die im Raum stehende Androhung, dass man künftig immer nicht ganz friedlichen Teilen von Demonstrationen zugerechnet werden könnte. Es wäre dann möglich, dass jeder für etwaige Eskalationen innerhalb einer Demo, zu denen man nichts beigetragen hat, strafrechtlich verfolgt würde. Das schreckt ab und beschränkt auch die Möglichkeit, den Ausdruck von politischen Versammlungen selbstbestimmt zu wählen. Damit schränkt eine solche Rechtsprechung eines der elementarsten demokratischen Grundrechte erheblich ein. Die Staatsanwaltschaft behauptet, es habe sich nicht um eine Demonstration gehandelt. Was bedeutet das für die Verhandlung und für künftige Fälle? Das behauptet die Staatsanwaltschaft, weil sie nur so das BGH-Urteil anwenden kann. Denn darin wurden Demonstrationen explizit ausgenommen, um das Versammlungsrecht nicht unzulässig zu beschneiden. Behauptung ist hier allerdings das richtige Wort, denn der Demonstrationszug hatte einen klaren politischen Ausdruck, der sich durch das Fronttransparent, Sprechchöre und auch durch die Anbindung an die Gipfelproteste zeigte. Hier den Versammlungscharakter wegzudefinieren, macht das versammlungsfeindliche Rechtsverständnis der zuständigen Staatsanwaltschaft deutlich. Ein Polizeivideo zeigt die brutale Polizeigewalt und das Abstürzen zahlreicher Demonstrantinnen, die teilweise schwerste Verletzungen davon trugen. Sind bereits Polizistinnen zur Verantwortung gezogen worden? Bis Ende 2019, also mehr als 2 Jahre nach dem G20-Treffen, war kein einziger Polizist angeklagt worden. Zum 11. Oktober 2019 waren von 168 eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen BeamtInnen 107 bereits eingestellt. Ironischerweise kam es dann im November doch zu einer Verurteilung eines Polizisten. Dieser hatte einen Kollegen leicht verletzt, als er ihm eine Pfefferspray-Flasche wegnahm, weil diese Waffe in der Gefangenensammelstelle seiner Meinung nach nicht zulässig war. Die zahlreichen durch PolizistInnen verletzten Protestierenden werden darüber jedoch nicht lachen können. Es offenbaren sich die strukturellen Probleme im Umgang mit Polizeigewalt. Das schlichte Negieren ihrer Existenz, die systematische Täter-Opfer-Umkehr, die Nicht-Identifizierbarkeit der TäterInnen, die fehlende Unabhängigkeit der Ermittlungen gegen PolizeibeamtInnen und der fehlende Verfolgungswille durch die Staatsanwaltschaften. Weitere Informationen zu den Repressionen gegen Aktivistinnen nach dem G20 in Hamburg findet ihr unter united.blackblocks.org und Möglichkeiten der Solidarität und kommende Proteste, wenn zum Beispiel der Ronnenberg-Prozess beginnt. Von den G20-Protesten kommen wir zur Gemeinnützigkeit von Vereinen. Hierzu ein Artikel, ebenfalls aus der Analyse und Kritik. Mehr Probleme oder mehr Sichtbarkeit? Nach dem Attac-Urteil steht die Gemeinnützigkeit unter Beschuss. Die Zahl der Aberkennungen könnte 2020 steigen. Eine Woche vor Weihnachten lederte Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU, erneuert gegen die Deutsche Umwelthilfe los, nachdem seine Partei ein Jahr zuvor mit 3 Parteitagsbeschlüssen den Verein angegriffen und unter anderem den Entzug der Gemeinnützigkeit gefordert hatte. Kaum jemand ist sicher vor dem ideologischen Dirigismus der Umwelthilfe. Der CDU-Generalsekretär lag damit in mehrfacher Hinsicht falsch. Dirigismus erfordert die Macht, über andere bestimmen zu können. Solche Macht hat eine zivilgesellschaftliche Organisation wie die Deutsche Umwelthilfe nicht. Macht und Zwang sind Mittel, mit denen der Staat seine Ziele durchsetzen kann. Parteien versuchen, Macht zu erlangen, um ihre Ideen vom Allgemeinwohl durchzusetzen. Die Zivilgesellschaft dagegen ist von Freiwilligkeit geprägt. Jeder kann einen Verein wie die Umwelthilfe verlassen. Jede kann die Arbeit der Umwelthilfe mit einer Spende unterstützen. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind vielleicht manchmal untereinander im Wettbewerb um Aufmerksamkeit, aber sie sind weder Gegner einer Partei noch Unterstützer einer anderen Partei. Während Parteien nach Macht streben, appellieren gemeinnützige Organisationen an Öffentlichkeit und Entscheider. Sie argumentieren, aber entscheiden nicht selbst. Einen ähnlichen Fehler wie Ziemiak hatte der Bundesfinanzhof BFH vor knapp einem Jahr in seinem Attac-Urteil gemacht. Das Bundesgericht hat Ungleiches gleich behandelt und Regeln zur politischen Bildungsarbeit, die das Bundesverfassungsgericht für staatlich finanzierte und mit Parteien verbundene Stiftungsvereine aufgestellt hat, auf den Attac-Trägerverein angewandt, der weder mit einer Partei verbunden ist noch durch direkte staatliche Zahlungen finanziert wird. In der Folge werden die fatalen Leitsätze des Gerichts nun auf weitere Vereine angewandt. Im vergangenen Jahr sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Vereinen die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Doch nicht alle stehen im direkten Zusammenhang mit dem Attac-Urteil. Im übrigens immer noch offenen Fall Attac, eine erneute Verhandlung vor dem Hessischen Finanzgericht ist für den 26. Februar angesetzt, ist das Problem in erster Linie, dass der Gesetzgeber über Jahre versäumt hat, neue gemeinnützige Zwecke ins Gesetz zu schreiben. Wer sich etwa für Menschenrechte oder soziale Gerechtigkeit einsetzt, findet in der Abgabenordnung keine passenden gemeinnützigen Zwecke und nutzt daher oft den Zweck der politischen Bildung. Dem hat der BFH, der Bundesfinanzhof, quasi einen Riegel vorgeschoben und dabei den Ball zurück ins Parlament gespielt. Nur wenn das einen Zweck als förderungswürdig bestimmt, könnte in diesem Rahmen steuerbegünstigt auf die Willensbildung Einfluss genommen werden. Die Kampagnenorganisation Campact verlor mit ausdrücklichem Bezug auf das Urteil und dessen Begründung die Gemeinnützigkeit. Politische Einmischung auf vielen Feldern, die nicht alle durch gemeinnützige Zwecke abgedeckt sind. Auch bei dem Ludwigsburger Soziokulturellen Zentrum Demos ging es um das Attac-Urteil und dessen Bildungsbegriff. Den Ehrenamtlichen aus Ludwigsburg fehle es an geistiger Offenheit, wenn sie etwa belehrende Vorträge über Anarchismus oder mit Vertretern der Roten Hilfe abhielten. Dass geistige Offenheit doch nur parteipolitische Neutralität meine, hat der BFH, also Bundesfinanzhofpräsident Rudolf Mellinghof, erst zum Jahresbeginn 2020 im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nachgeschoben. Der aberkannte Gemeinnützigkeitsbescheid für die Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, VVN-BDA, vom November 2019 bezieht sich weder auf das Attac-Urteil noch darauf, dass die Arbeit der VVN von keinem gesetzlich gemeinnützigen Zweck gedeckt wäre. Der Bescheid bezieht sich auf den Bayerischen Verfassungsschutzbericht und eine kuriose Regel im Gemeinnützigkeitsrecht, die die Beweislast für Verfassungstreue umkehrt. Anders als etwa bei einem Vereinsverbot muss nicht die Exekutive beweisen, dass der Verein verfassungsfeindlich ist. Der Verein muss seine Verfassungstreue beweisen, falls der Geheimdienst das Gegenteil behauptet. Das Gemeinnützigkeitsjahr geschlossen wurde mit der Mitteilung des deutschen Vereins der Petitionsplattform Change.org, keine Spendenbescheinigung mehr ausstellen zu können. Der bisherige Bescheid ist dafür zu alt und das Finanzamt stellt keinen neuen Bescheid aus, weil es meint, der Change.org-Verein fördert Partikularinteressen statt solche des Allgemeinwohls, wenn er einzelne Petitionen unterstütze. Damit schließt sich ein Kreis zum Attac-Urteil, demzufolge in der Bildungsarbeit eines gemeinnützigen Vereins zwar politische Forderungen erarbeitet werden könnten, der Verein damit aber nicht in den Prozess der öffentlichen Meinungsbildung eingreifen dürfe. Gab es 2019 also besonders viele Probleme mit der Gemeinnützigkeit? Nein. Vermutlich gab es im vergangenen Jahr nicht mehr Probleme als vor 2 oder vor 5 Jahren. Gewachsen ist die Sichtbarkeit. Noch vor 2 Jahren haben sich Vereine mit Auseinandersetzungen um die Gemeinnützigkeit oft nicht an die Öffentlichkeit getraut, aus Sorge, ihre Spenderinnen oder Fördermittelgeberinnen zu verschrecken. Zwischen gemeinnützigen Organisationen und ihrem zuständigen Finanzamt herrschte gelegentlich ein stilles Übereinkommen nach dem Motto »Don't talk, don't ask«. Finanzbeamtinnen haben alle Augen zugedrückt und politische Kampagnen unter Bildung verstaut, weil das Anliegen offenbar dem Allgemeinwohl dient. Das ist vorbei. Durch die große Debatte um das Attac-Urteil ist klar, dass Gemeinnützigkeitsprobleme nicht auf Betrug zurückgehen müssen. Durch das Attac-Urteil sind die Finanzämter in ihren Entscheidungen erheblich eingeschränkt. Die Lücken im Gesetz sind deutlicher geworden. Ab diesem Jahr wird die Zahl der Aberkennungen steigen. Vereine geben in der Regel alle 3 Jahre eine Steuererklärung ab. Wer vor der amtlichen Veröffentlichung des Attac-Urteils einen Status bestätigt bekommen hat, hat 3 Jahre Ruhe. Doch etwa ein Drittel der Organisation steht dieses Jahr vor der Prüfung unter den Leitsätzen des Attac-Urteils. Rechtssicherheit und größerer Handlungsspielraum entsteht nicht durch Wegducken oder Hoffen auf Großzügigkeit des Finanzamtes. Es braucht politische Entscheidungen, um die wichtige Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen für die Demokratie abzusichern, um ihre Logik jenseits von Machtpolitik anzuerkennen. Diese Entscheidungen kommen nur, wenn das Problem offensichtlich ist und nicht nur einzelne randständige Vereine betroffen sind. Dazu braucht es die vielbeschworene Solidarität als Selbstbeziehung. Wir sind politisch und wir haben Probleme mit diesem Gesetz. Übrigens, auch im vergangenen Jahr sind nicht alle Problemfälle öffentlich geworden. Niemand sieht, wenn ein Verein erst gar nicht gegründet wird, weil das Engagement am Steuerrecht scheitert. Niemand sieht die Aktivitäten, die nie stattgefunden haben, weil ein Vorstand in Sorge um die Gemeinnützigkeit ist. Und weil der Status der Gemeinnützigkeit unter das Steuergeheimnis fällt, wird von manchen Fällen nichts oder nur die Spitze sichtbar. 2019 hat auch der Verein CNetz seine Gemeinnützigkeit verloren. Warum? Das hat der Digitalpolitikverein nicht öffentlich gemacht. Hat das Attac-Urteil zugeschlagen? Oder meint das Finanzamt, dass der Verein offensichtlich eine politische Partei, nämlich die CDU, fördert? Nach einer längeren Auseinandersetzung hat auch der Verein für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit, Journalistenwatch, seine Gemeinnützigkeit verloren. Wegen des Attac-Urteils oder wegen eines Eintrags im Verfassungsschutzbericht. Das Beispiel zeigt, dass die Gemeinnützigkeit nicht persönlichen Vorlieben folgen darf, die mit eventuell vorhandener Macht durchgesetzt werden. Es braucht klare, allgemeine Regeln, die auch Grenzen gut definieren. Es geht um den nötigen zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraum innerhalb des Rahmens von Demokratie und Menschenrechten. Gegen gefährliche Worte, etwa gegen die deutsche Umwelthilfe, braucht es klare Worte für gesellschaftliche Freiheit und eine gehörige Portion Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Es braucht einen Streit der Ideen, nicht der Machtmittel. In der letzten Zeit wird immer wieder von einem Green Deal gesprochen. Aber was ist das genau? Das untersucht ein Artikel in der Analyse und Kritik vom 21. Januar und diese heißt Markgläubig und mager. Der Green Deal der neuen EU-Kommissionspräsidentin ist im Vergleich zu den US-Vorschlägen wenig progressiv. Im Dezember und Mitte Januar stellte die neue Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, die Eckpunkte ihres European Green Deal vor. Die Debatte um einen Green New Deal hat damit auch die Ebene der EU erreicht. Nur ein Jahr zuvor war die Idee eines solchen Programms in den USA erstmals prominent an die Öffentlichkeit getragen worden. Am 10. November 2018 besetzten AktivistInnen des Sunrise Movement, einer jungen Graswurzelbewegung für gerechte Klimapolitik, das Büro der Fraktionsführerin der Demokraten, Nancy Pelosi. Die Medien berichteten ausführlich und viele US-AmerikanerInnen hörten erstmals von der Forderung der AktivistInnen nach einem Green New Deal, einem massiven Investitionsprogramm, das die USA innerhalb eines Jahrzehnts auf eine emissionsfreie Wirtschaft umstellen und gerechter machen soll. Die Idee bezieht sich auf den New Deal, das politische Programm des ehemaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt in den 1930er Jahren. Dieser hatte mit einer strikten Bankenregulierung, staatlichen Investitionen, Millionen staatlicher Jobs und dem Aufbau eines Sozialstaats die Wirtschaftskrise bekämpft. Heute soll der New Green Deal zugleich die Klimakrise und die zunehmende soziale Ungerechtigkeit überwinden. Ausgangspunkt dieser Forderung ist zum einen die Feststellung in Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass einzelne Alternativprojekte nicht ausreichen werden, um die rasche Transformation der Gesellschaft hin zu einer wenig klimaschädlichen Lebensweise zu bewerkstelligen. Daher sei ein Programm auf größerer Ebene nötig. So sind aus Bewegungszusammenhängen zuletzt Vorschläge für umsetzbare Maßnahmen ausgearbeitet worden. Netzwerke wie Gerechtigkeit 1,5 arbeiten als Antwort auf die Klimavorhaben der Bundesregierung eigene Pläne aus. Zum anderen ist die Idee eines Green New Deals entstanden, weil die derzeit von der Politik und auch von Bewegungen wie Fridays for Future vorgeschlagenen Lösungen für die Klimakrise durchweg neoliberalen Politikvorstellungen entspringen, auf Marktmechanismen vertrauen und die Kosten dem ärmeren Teil der Bevölkerung aufbürden. Der Green New Deal entspringt damit auch der Suche nach einer nicht- oder postneoliberalen Erzählung für die Linke. Im Februar 2019 trug die junge US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez den Green New Deal ins Parlament. Eine entsprechende Resolution wurde abgelehnt. Doch heute kommt kaum eine Politikerin in den USA daran vorbei, sich zu den Ideen zu äußern. Alle demokratischen KandidatInnen für die Präsidentschaftswahl 2020 haben eine Variante des Deals in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Am weitesten gehen die Vorschläge der Demokratin Elizabeth Warren und des parteilosen Kandidaten Bernie Sanders. Dessen Wahlprogramm verspricht einen Green New Deal im Umfang von 16 Billionen US-Dollar über 15 Jahre. Damit sollen die Infrastruktur auf erneuerbare Energien umgestellt, ein öffentlicher Nah- und Fernverkehr aufgebaut, Gebäude gedämmt und ökologische Restaurationsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine staatliche Jobagentur soll Millionen ArbeiterInnen direkt anstellen. ArbeiterInnen aus dem Bereich der fossilen Energien, so das Versprechen, erhalten noch mehrere Jahre ihren Lohn und behalten die Rentenansprüche aus den bisherigen Jobs. Zudem soll ihnen eine Umschulung oder ein Universitätsstudium finanziert werden. Sanders Programm enthält durchaus progressive Elemente. So sollen nicht profitorientierte Energieagenturen, ähnlich der hiesigen Stadtwerke, Strom auf lokaler Ebene erzeugen. Kommunale Genossenschaftslehen sollen die Macht der Supermärkte brechen, ein Teil des Deals über Abrüstung finanziert werden. Nachdem sich frühzeitig feministische Gruppen in die Bewegung einbrachten, spielen Care-Fragen eine große Rolle. So sieht der Vorschlag die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung, den Aufbau öffentlicher Kinderbetreuung und die Einführung gut bezahlter Jobs in der Pflege- und Krankenversorgung vor. Das Argument: Nicht nur werden diese Jobs bei steigenden Temperaturen viel nötiger sein, Jobs im Care-Bereich produzieren anders als Industriejobs kaum CO2 und sind daher die Arbeitsplätze der Zukunft. In Großbritannien fordern Teile der Labour-Partei einen Green New Deal. In zahlreichen anderen Ländern wie Kanada, Frankreich oder Finnland haben sich Bewegungen gebildet, die sich für ähnliche politische Programme einsetzen. All diese Vorschläge fordern eine stärkere Rolle des Staates im Klimaschutz und bei der Regulierung der Wirtschaft, viele von ihnen zudem ein Recht auf Arbeit. Von diesen allerdings hat sich von der Leyen nicht inspirieren lassen. Anders als die Green New Deal-Vorschläge in den USA und anderen Ländern, die von Bewegungen zumindest mitgetragen werden, handelt es sich beim European Green Deal um eine Idee, die von oben kommt und mit den progressiven Vorschlägen wie aus den USA nur wenig gemein hat. Denn während sich diese klar auch als soziale Projekte verstehen und mit höheren Steuern für Reiche und Unternehmen, einer Vermögenssteuer und Schutzklauseln gegen Steuerflucht für Umverteilung sorgen wollen, sucht man solche Maßnahmen in van der Leyen's Deal vergeblich. Es handelt sich schlicht um den Vorschlag eines grünen Investitionsprogramms, das die EU wettbewerbsfähiger machen soll und zum Erreichen der Klimaziele weiterhin auf Marktmechanismen setzt, etwa auf die Ausweitung des europäischen Emissionshandels. Die Vorschläge aus den USA und anderen Ländern haben nicht nur eine andere Zielsetzung, mehr Gerechtigkeit, sondern sind auch viel umfangreicher. Der New Deal Roosevelts hatte einen Umfang von etwa 5% des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr. An dieser Größenordnung orientiert sich auch der Plan von Sanders. Um eine ähnliche Größenordnung zu erreichen, müssen in der EU rund 800 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben werden. Über 10 Jahre wären es 8 Billionen, über 15 Jahre rund 12 Billionen Euro. Von der Leyen hat jedoch angekündigt, dass ihr Green Deal insgesamt höchstens 1 Billion Euro umfassen soll und davon ein Großteil an anderer Stelle gekürzt oder von den Mitgliedsländern finanziert werden. Viel zu wenig, um eine Wirkung zu entfalten, kritisieren PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen in einem offenen Brief an die EU-Kommission. Da der EU-Haushalt bisher nur rund 160 Milliarden Euro pro Jahr beträgt, wäre bereits von der Leyen's Vorschlag eine enorme Steigerung und würde, wenn ein Großteil davon von der EU bezahlt werden würde, den bisherigen strikten Sparkurs der EU beenden. Das Problem eines Green New Deals auf europäischer Ebene wäre aber nicht nur, dass dazu der EU-Haushalt enorm vergrößert werden müsste, sondern auch, dass die EU über viele Kompetenzen, die für einen sozialen Green New Deal nötig wären, nicht verfügt. Sie kann weder Steuern erheben, noch die Sozialpolitik gestalten oder Arbeitsplätze schaffen. Zudem müssen Entscheidungen überwiegend einstimmig getroffen werden, was aufgrund der rechten Regierung in Ungarn oder Polen bei einem Klimaschutzprogramm illusorisch sein dürfte. Ein europäischer Green New Deal könnte derzeit am ehesten durchgesetzt werden, wenn sich progressive Koalitionen in einigen der großen europäischen Länder zusammentun und damit den Druck auf die anderen Länder erhöhen. Danach sieht es nicht aus. In Deutschland etwa spielt der Green New Deal bisher keine Rolle. Verwunderlich, angesichts der Tatsache, dass inzwischen selbst konservative ExpertInnen groß angelegte Investitionen in die marode Infrastruktur fordern. Dies wird wohl früher oder später kommen. Und je nachdem, welche politischen Kräfteverhältnisse bis dahin herrschen, wird sich zeigen, welche Art von Deal daraus wird. Ein neoliberaler Green Deal, der womöglich unter einer schwarz-grünen Koalition auf einen grünen Kapitalismus zielt, oder tatsächlich ein neuer Gesellschaftsvertrag, der unter einer linkeren Koalition zumindest einige der progressiven Vorschläge sozialer Bewegungen, sei es in der Klima-, Wohnungs- oder Sozialpolitik, aufnimmt. Beenden wollen wir unsere Sendung mit einer Buchvorstellung aus der Analyse und Kritik der Zeitschrift für linke Debatte und Praxis, die jeweils Mitte des Monats erschien, also die letzte Ausgabe eben die Nummer 665, am 21.01.2020. Und zwar enden wir mit einer Buchvorstellung, die ihr jetzt hört. Von links nach rechts. Gerhard Hahnlosers Geschichte der Antideutschen ist Streitschrift und Nachschlagewerk zugleich. Dieses Buch ist eine Herausforderung, besonders für diejenigen, die wie der Rezensent die darin dargestellten innerlinken Verwerfungen selbst miterlebt haben. Überwiegend chronologisch aufgebaut, zeigt es die Herausbildung einer ursprünglich linken ideologischen Strömung, deren Mutationen und nicht zuletzt die Karrieren einzelner Protagonisten, fast ausschließlich Männer. Der vom linken Antideutschen über mehrere Zwischenschritte zum extrem rechten Souveränisten gewendete Jürgen Elsässer bringt es im Namensregister auf 37 Einträge. Dieses Register macht das Buch zu einem nützlichen Nachschlagewerk. Linke Veteraninnen stoßen hier auf viele alte Bekannte, etliche mit einer Vergangenheit im Kommunistischen Bund, der bis zu seiner Auflösung 1991 den Vorläufer von AK, also Analyse und Kritik, den Arbeiterkampf AK, herausgab. Urheberin des Antideutschtums war aber die Freiburger Initiative Sozialistisches Forum, ISF, mit ihrem Chefideologen Joachim Brunn. Das ISF bezeichnete schon 1988 Antizionismus pauschal als neuen Antisemitismus von links, während darum und um antisemitische Tendenz der Palästina-Solidarität seinerzeit offen gestritten wurde, war sich die Deutsche Linke in den unmittelbar folgenden Wendejahren 1989-90 in einem völlig einig. Sie lehnte den Anschluss der DDR an die BRD ab. Antideutsche begründeten das mit alarmistischen Prognosen von einem bevorstehenden Vierten Reich und einem deutschen dritten Griff nach der Weltmacht. Andere träumten von einer Intervention der Weltkriegsalliierten. Angesichts der um sich greifenden nationalen Verblödung schien ihnen linke Massenpolitik sinnlos, ja sogar als opportunistisches Mitgestalten der deutschen Einheit. Zum entscheidenden innerlinken Bruch aber kam es erst Anfang 1991 im Zusammenhang mit dem Zweiten Golfkrieg. Wegen der mutmaßlichen existenziellen Gefährdung Israels durch irakische Raketen, bestückt mit Giftgas aus deutscher Produktion, unterstützten die Antideutschen den Krieg der USA gegen den Irak. Im Gleichklang mit den Protagonisten des deutschen Mainstreams, der Irak-Diktator Saddam Hussein sei ein Wiedergänger Hitlers, hatte Hans Magnus Enzensberger als erster beobachtet, während laut Hendrik M. Broder die zweite Endlösung der Judenfrage drohte. Der Herausgeber von Konkret, Hermann L. Gremlitzer, prägte den später vielfach variierten Ausspruch, dass mit dem Krieg gegen den Irak aus den falschen Gründen und den falschen Begründungen das Richtige getan zu werden scheint. So ließ sich aus einem imperialistischen Krieg eine legitime Verteidigung Israels gegen Auslöschung und Völkermord machen. Die deutsche Friedensbewegung, die gegen den Krieg auf die Straße ging, wurde vor allem in Konkret diffamiert und niedergemacht. Unerreichter Meister hierin war Wolfgang Port, der sich allerdings später zumindest teilweise korrigierte. Auch das verschweigt Herrn Loser nicht. Zugleich zeigt er, wie die antideutsche Strömung in dem Maß, wie Israel für sie immer mehr zur bedingungslos verteidigten Ersatznation wurde, den anti-arabischen und antimuslimischen Rassismus der deutschen Rechten übernahm. Am weitesten nach rechts bewegte sich hierbei die Zeitschrift Bahamas. Viele Bahamas-Zitate, die Herrn Loser seinen Leserinnen zumutet, erscheinen kaum glaublich und sind dennoch authentisch. Den Vorwurf des antideutschen Betrugs kann er damit belegen. Die angeblichen Ideologiekritikerinnen und Adorno-Schülerinnen heulen mit den Wölfen, etwas schriller als die, die schon länger ihr Revier behaupten. Denen geht es um Deutschlands Macht und Größe, nicht um seine Zähmung und Abschaffung. Etwas komplizierter verhält es sich mit Herrn Losers These von der Andang der antilinken Querfront. Diese ist natürlich kein Organisationsbündnis, sondern eine breite ideologische Strömung, deren Mitglieder, ungeachtet ihrer unterschiedlichen politischen Herkunft, mit den gleichen Argumenten die Linke diffamieren und vor dem Islam warnen. Für einzelne Antideutsche zahlt sich das auch aus. Einige schreiben in Springers Welt oder liefern mit pseudowissenschaftlichen Studien der CDU Material gegen die Linkspartei. Vor dem Hintergrund einer neuen rechten Gefahr, warnt Herrn Loser, stellten die aus dem antideutschen Projekt ins gesellschaftliche diffundierte Haltung eine eklatante Gefahr für jegliches kritisches Denken, das Bewahren einer radikal linken, sogar linkshumanistischen Position dar. Was das Buch auszeichnet, ist, neben der klaren und gut begründeten Warnung vor den Folgen der anderen Querfront sein Detailreichtum, sind die unzähligen, mitunter fast ausufernd zitierten Quellen. Hier zeigt sich, dass der Autor sich mit der antideutschen Strömung seit vielen Jahren beschäftigt. Schon 2004 veröffentlichte er als Herausgeber eine mittlerweile vergriffene Streitschrift. Auch sein neues Buch ist alles andere als trockene Geschichtsschreibung. In seiner Polemik ist ihm manch glänzende Formulierung gelungen. Ob man alle Blüten, die mehr als 30 Jahre Antideutschtum hervorgebracht haben, so genau kennen muss, ist eine andere Frage. Wer nicht die Energie zur Bewältigung der mehr als 300 Seiten aufbringt, kann das Buch als Nachschlagewerk nutzen. Künftige Autorinnen, die sich mit dem Thema befassen, werden darum nicht herumkommen. Standardwerk ist dafür die übliche Bezeichnung. Das Buch, das gerade vorgestellt wurde, von Gerhard Hahnlos herausgegeben, erschien im Unrast Verlag und heißt Die andere Querfront – Skizzen des antideutschen Betruges und hat 343 Seiten und kostet 18 Euro. Das war der linke Medienspiegel im Februar 2020. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschö.